die Hochzeit da. Atze ist Adolf. Der bunte Stock ist ein Meldeknüppel, durch den die Bauern zur Versammlung, dem Bauernmahle, gerufen wurden. Unbesonnen ist ohne sich zu besinnen. Backen ist kleben. Betze ist eine Füchsin, auch wie Metze für liederliches Weib gebraucht. Bebern ist zittern. Wegbleiben ist ohnmächtig werden. Gerd ist für Gerhard. Olmig, mulmig, wurmstichig. Aufhucken, auf den Rücken nehmen. Brutlacht ist die Hochzeit, Gnitte ist Gelse, eine winzige Mücke. Bleibengel ist der Bleiknüppel, für einen Bauern kaufen, zum Narren haben. Dutten ist ein Knoten, Dütsch ist dumm, Flachtenwerk ist Flechtwerk und der Pottekehl ist ein widerlicher Mensch. Faulmäulsch ist maulfaul, der Tachs ist der Dachs, mit jemand Schindluder spielen ist ihn gemein behandeln, und schuddern ist schaudern.